Berlin. Wegen der dynamischen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die internationale Tourismusbörse ITB abgesagt worden. Die größte Reisemesse der Welt, die vom 4. bis zum 8. März in der deutschen Hauptstadt stattfinden sollte und auf der mit schätzungsweise 160.000 Besuchern gerechnet wurde, fällt aus. Die Auflagen des zuständigen Gesundheitsamts seien insgesamt von der Berliner Messe nicht umsetzbar, erklärten die Veranstalter. Einer aktuellen Mitteilung der Messe Berlin zufolge müsse jeder der Messeteilnehmer belegen, dass er nicht aus den definierten Risikogebieten komme und auch keinen Kontakt zu Personen aus den Risikogebieten gehabt habe. Unterdessen wurde auch die FIBO, die weltgrößte Fitnessmesse, die für den April in Köln geplant war, auf die zweite Jahreshälfte verlegt. Der genaue Termin wird später bekannt gegeben. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich dieses Jahr über 1.000 Aussteller angemeldet. Man erwartete etwa 135.000 Besucher aus aller Welt. Inzwischen hat auch die Lufthansa bekannt gegeben, dass der Konzern sein Flugangebot an Kurz- und Mittelstrecken in den kommenden Wochen um etwa 25% verringern werde. Welche wirtschaftlichen Folgen die weitere Ausbreitung des Coronavirus mit sich bringe, lasse sich vorerst nicht absehen. So heißt es seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.